Jeder will die gleiche Nadel haben. Fuck all England, fuck all England, fuck all England. England, Bullshit, England, Bullshit, England, Bullshit, love! Jeder ist vom Monatschau. Jeder verpackt sich zum Clown. Jeder muss mit uns bezahlen. Mit seinen alten Leuten nicht geprahlen. Fuck all England, fuck all England, fuck all England. England, Bullshit, England, Bullshit, England, Bullshit, wow! Deutsche Frau her! Deine Dame kennt sich mehr! Deutsche Frau her! Deine Dame kennt sich mehr! Fuck all England, fuck all England, fuck all England! England, Bullshit, England, Bullshit, England, Bullshit, yeah!